In der Sonnenstraße warten die Regisseurin Ruth und die anderen Schauspieler auf Gassan. Machen wir nicht weiter? Fragt Olga. Es ist 9. Aber Ruth möchte noch 5 Minuten warten. Sie ist ein bisschen nervös. Vielleicht kommt Gassan nicht. Sie haben nicht so viel Zeit und können nicht lange warten. Dann muss ein anderer Schauspieler die Rolle von Gassan spielen. Um 21:15 kommt Gassan mit dem Fahrrad in der Sonnenstraße 128 an. Er steht vor einem großen Bürohaus. Er sieht sich um, aber er sieht kein Filmteam. Er geht zum Eingang. Verschlossen. Er liest viele Schilder von Firmen. Aber wo soll er klingeln? Ganz unten steht auf einem Schild Hausmeister. Gassan klingelt. Durch den Lautsprecher kommt eine Stimme. Ja, bitte? Hallo, ich suche das Filmteam. Das Filmteam? Die sind schon fertig. Wie bitte? Ja, die haben schon sehr früh angefangen, um 7:30. Vor 10 Minuten ist das ganze Team abgefahren. Danke. Gassan ist enttäuscht. Langsam geht er mit seinem Fahrrad durch die Sonnenstraße. Das war's dann wohl. Keine Karriere beim Film, kein Oscar in Hollywood, kein Millionär. Da klingelt sein Handy.